Achtes Kapitel. Obgleich der Mensch das kunstvollste Vehikulum ist, sagt er, so ist es gleichwohl so leicht gebaut und so wackelnd gefügt, dass die harten Püffe und Stöße, die es in dieser höckrigen Fahrt des Lebens ausstehen muss, jeden Tag es wohl 12-mal umwerfen würden, hätten wir nicht, mein lieber Tobi, eine geheime Stahlfeder in uns. Das muss wohl, sagte mein Onkel Tobi, die Religion sein. Wird die meines Kindes Nase wiederherstellen, rief mein Vater, indem er eine Hand gegen die andere schlug. Die Religion macht alles eben und schlicht, antwortete mein Onkel Tobi. Das mag wohl sein, mein guter Tobi, sagte mein Vater. Die Stahlfeder aber, wovon ich spreche, ist die große elastische Kraft in unserem Wesen, welche zwar nicht den Stoß abwendet, aber doch macht, dass wir ihn weniger fühlen. Und sieh nun, mein lieber Bruder, sagte mein Vater, wäre mein Kind ganz und gut zur Welt gekommen, wäre es nicht an seinem köstlichsten Gliede ein Märtyrer geworden, siehe, so ein Sonderling ich in der Welt, in meiner Meinung über die Taufnamen und über die magische Richtung, welche gut oder schlechte Namen unseren Charakteren und Handlungen unwiderstehlich geben, auch immer scheinen mag, so ist doch der Himmel mein Zeuge, dass ich für die Wohlfahrt meines Kindes nie gewünscht habe, sein Haupt mit mehr Ruhm und Ehre zu krönen, als womit jeder Georg oder Eduard es begrenzen könnte. Aber da ihm das Unglück widerfahren ist, muss ich dem entgegenwirken und es durch das größte Glück aufheben. Er soll Trismegistus getauft werden, Bruder. Wünsche, dass es gut anschlagen mag, versetzte mein Onkel Tobi und stand dabei auf.